Mittlerweile gibt es wieder eine Electro-Community, die eher mit der aktuellen Techno-Szene als mit der Hip-Hop-Szene verbunden ist. Da erscheinen aus allen Herren Ländern die obskursten Maxis in Kleinstauflagen. Ein Beispiel für aktuellen Elektro, der hier die Verbindung zu House und Techno eingeht, jetzt von Rabbit in the Moon aus Florida mit dem Stück Florida. Eine 7-minütige Reise in die Welt der elektronischen Tanzmusik.